schießen ein ganzes Magazin leer auf True to the Game. Deine ganze Crew ist gay, tut mir weh mit dem peinlichen Scheiß, deine Rhyme. Zwar eine coole Idee, aber seid nicht Snoop und Dre. Mehr so eine Maxi raus für den Flug, Bastard im Backstage. Zeigt euch, wie bluten geht. Vergrab euch im Blumenbeet, seid besser klug und geht. Ihr seid zu verlegt, um zu verstehen. Ich hoffe, deine Crew ist gut im Flehen. Who's the man? Ich geb mich zu erkennen. Im Zuge meiner Moves bekennen sich die meisten zu Meister. Ich zerreiß das Fundament und Cypher, bis dein Bunker brennt. Das Wunderkind reißt Wunden auf aus dem Untergrund, versteckt sich unter Fans. Verschwendet in der Menge, nachdem er die Steine hat, die du klunkern lässt. Bist du vor Wut verbrennt, auch wenn du mich ihm nur erkennst. Geh besser weg, bevor ein Messer steckt. Ich hasse Hetzen, denk, ich hätte ihn Mut geschenkt. Ich bin blutgetränkt, Merchandise Superman. Flirt die Teils, während du pennst und fördert Rap mehr als du denkst. Ich sitz tief in der Scheiße, mein DJ sieht Stoff und fährt ein Benz. Polo macht Beats, als gibt's kein Morgen. Du willst mich ermorden, nennst mich dekadent. Zieh die Kasi aus deinem Tape-Deck, ich glaub, dein Stecker brennt. Air Joe, fetter denn je, yeah, alle Hater denn je, yeah.